Deutschlandfunk. Hintergrund. Heute Baustelle Europa, der Brüsseler Gipfel und die Folgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Man kann sagen, es ist der Durchbruch zur Stabilitätsunion. Die Stabilitätsunion, die Fiskalunion wird schrittweise in den nächsten Jahren fortentwickelt werden, aber der Durchbruch in diese Union ist jetzt geschaffen. Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Nachmittag in Berlin nach einer dramatischen Verhandlungsnacht in Brüssel. Die Antwort auf die Finanz- und Schuldenkrise, die immer mehr zur Euro-Krise wird, ist eine Fiskalunion der 17 Euro-Staaten innerhalb der EU. Im März wollen diese 17 einen Vertrag für Haushaltsdisziplin unterzeichnen, dem sich andere, vermutlich 9 weitere EU-Staaten anschließen werden. Allein Großbritannien will sich dem neuen Vertragswerk nicht anschließen. Der innenpolitische Druck für den britischen Regierungschef David Cameron war wohl einfach zu groß. Ich denke, da hat es schon gute Fortschritte gegeben und ich wünsche meinen Kollegen auch viel Erfolg. Der Faden zwischen uns wird auch nicht abreißen, aber am Ende des Tages lautet meine Entscheidung, dass das Angebot für Großbritannien nicht hinreichend war und deshalb ist es gut, wenn die Länder unter sich einen neuen Vertrag schließen. David Cameron und das Nein der Briten zur neuen Fiskalunion. Was haben die jüngsten Beschlüsse zu bedeuten für die Stabilität des Euro, für die Zukunft der Währungsunion, ja für die Zukunft der EU insgesamt? Es tun sich viele Fragen auf, die wir in den nächsten 20 Minuten aufgreifen wollen. Josef Janning wird uns dabei helfen. Josef Janning ist der Direktor der unabhängigen Gedankenschmiede EPC, des European Policy Centers, mit Sitz in Brüssel. Guten Abend, Herr Janning. Guten Abend, Herr Kössler. Nach einem gefühlten Dutzend Gipfeltreffen zur Beilegung dieser Krise, deren Wirkung an den Märkten verpuffte, soll nun eine Fiskalunion das Steuer herumreißen. Ist das ein vielversprechender Griff in den Werkzeugkasten? Ja, das ist eine Strategie für die mittlere Sicht. Kurzfristig wird ja das Krisenmanagement weitergehen, aber mittelfristig geht es darum, die Bedingungen zu schaffen, unter denen dann das Füreinander-Einstehen der Mitgliedstaaten in dieser Schuldenkrise möglich sein wird. Das ist an Bedingungen geknüpft gewesen und diese Bedingungen sollen in einem eigenen neuen Vertrag umgesetzt werden. Lesen Sie denn diese Beschlüsse als ein Signal der schleichenden politischen Erosion der Europäischen Union oder als ein Signal der Isolation Großbritanniens? Eher das Zweite. Ja, die, so wie es ja heute Abend aussieht, sind es ja 26 Staaten, die diesen Weg gehen wollen und über die nächsten Monate miteinander verhandeln wollen, sodass in der Tat nur Großbritannien abseits steht. Die anderen sind ja deswegen nach dieser Verhandlungsnacht dazugekommen, um nicht außen vor zu stehen, um dran zu bleiben. Diese Fiskalunion soll sich auf strengere Haushaltsregeln stützen, auf gemeinsame Schuldenbremsen, auf einen Strafkatalog für Schuldensünder. Jörg Münchenberg schaut sich den Maßnahmenkatalog an. Die Reaktion der Märkte auf die Beschlüsse des EU-Gipfels fiel heute relativ klar aus. Erleichterung, dass überhaupt etwas passiert ist, aber eben auch Enttäuschung. Von einem Durchbruch könne keine Rede sein. Diese Einschätzung war heute oft zu hören. Der Börsenhändler Oliver Roth von Close Brothers Seidler. Das große Zittern geht natürlich jetzt weiter, denn wir haben hier auf der einen Seite die Ratingagenturen, die uns unter Druck setzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich überhaupt die Schuldenkrise, die erstmal nicht gelöst sein wird. Und von daher haben wir, wenn man so will, das ganze Problem nach hinten geschoben. Und deshalb wird es auch weiterhin die Börsen beschäftigen und belasten. Noch sind ohnehin viele Details unklar, ebenso die konkrete Umsetzung mancher Beschlüsse. Hier werden die Experten in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges nachliefern müssen. Fest aber steht, die 17 Euro-Länder werden sich über einen zwischenstaatlichen Vertrag zu mehr Haushaltsdisziplin verpflichten. Das heißt konkret, die Euro-Länder werden, wo noch nicht geschehen, eine gesetzlich fixierte Schuldenbremse einführen. Der Europäische Gerichtshof soll dabei über die Umsetzung in nationales Recht wachen. Bei einer Überschreitung der 3% Defizitgrenze sollen künftig fast automatisch Sanktionen greifen, die, und das ist neu, nur mit einer qualifizierten Mehrheit der EU-Finanzminister gestoppt werden können. Deutschland hatte ursprünglich jedoch einen bedingungslosen Automatismus gefordert, konnte sich hier aber nicht durchsetzen. Das gilt auch für die Forderung, dass der Europäische Gerichtshof nationale Haushalte für rechtswidrig erklären kann. Davon ist keine Rede mehr. An der Börse ist man ohnehin grundsätzlich skeptisch. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Barclays Capital. Regeln zur Haushaltsdisziplin gab es ja vorher schon. Die sind halt nicht eingehalten worden. Und das muss jetzt umgesetzt werden.

werden Parlamentarier schon sehr früh, nämlich bei der Aushandlung der Verträge, eng eingebunden. Sie müssen sogar eingebunden werden. Wenn man das Ganze als völkerrechtlichen Vertrag anlegt, dann bleibt die Verhandlung im Wesentlichen Sache der Bundesregierung. Der Bundestag hat dann vielfach nur noch die Möglichkeit, das Ergebnis abzunicken. Vor allem aber ist es so, dass bei Änderungen an den EU-Verträgen zuletzt immer die Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat erforderlich war. Das heißt hier konkret, dass die Opposition über den Bundesrat ein Wörtchen mitreden kann. Viel spricht dafür, dass die Bundesregierung das Parlament möglichst draußen halten will. So hat sie es auch schon beim Euro-Rettungsfonds ESM praktiziert. Da stellte sich die Regierung auf den Standpunkt, es handle sich nicht um EU-Recht im engeren Sinne. Die Parlamentarier wurden mündlich informiert, bekamen aber nicht einmal die schriftlichen Dokumente ausgehändigt. Die mussten sie sich von ihren österreichischen Kollegen besorgen. Die Grünen haben gegen diese Behandlung in Karlsruhe geklagt. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Bundesverfassungsgericht die Regierung daran erinnert, dass auch die Währungsunion Teil des Europarechts ist und der Bundestag seine europapolitischen Rechte geltend machen können muss. Noch grundlegender ist aber die nächste juristische Frage. Ist so etwas wie eine Fiskalunion nach dem Grundgesetz überhaupt erlaubt? In seinem Urteil zum Lissabon-Vertrag hat das Bundesverfassungsgericht erkennen lassen, dass es für weitere Kompetenzübertragungen nach Europa kaum Spielraum sieht. Hier geht es um die Haushaltsautonomie, um das Recht der Deutschen und ihres Parlaments, selbst darüber zu bestimmen, wie viel Geld Deutschland ausgibt und wofür. Die Fiskalunion fordert von all ihren Mitgliedern, Schuldenbremsen einzuführen. Das ist in Deutschland ohnehin schon der Fall, deshalb kann da kein Problem entstehen. Aber es gibt auch andere Punkte, die die deutsche Haushaltsautonomie tangieren könnten, wie Professor Meyer erklärt. Insbesondere im Hinblick auf die Verschärfung der Defizitsanktionen, die qualifizierte Mehrheit im neuen Rettungsschirmmechanismus ESM, die anstatt von Einstimmigkeit eingeführt werden wird, und bei der Vorabgenehmigung des nationalen Haushaltsentwurfs durch die Kommission, sofern das als verbindliche und nicht nur konsultative Sache angelegt wird. Heikel wird die Sache dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht die Haushaltsautonomie am allerhöchsten Haken aufhängt, den das Grundgesetz überhaupt bietet, dem Demokratieprinzip. Die demokratische Selbstbestimmung der Deutschen über ihre Ein- und Ausgaben darf nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts auch durch Verfassungsänderungen nicht eingeschränkt werden. Sie ist durch die sogenannte Ewigkeitsklausel geschützt. Ob die Richter in Karlsruhe tatsächlich so weit gehen würden, die Ratifikation der Fiskalunion zu verbieten, ist damit noch nicht gesagt. Aber ausschließen lässt es sich nicht. Dann bliebe nur noch ein Weg – ein neues Grundgesetz, das den Weg in die Fiskalunion von vornherein zulässt. Franz Meyer. Das ist noch weitgehend unklar. Der verfassungsrechtliche Gehalt von Artikel 146 Grundgesetz, der hier eine Rolle spielen könnte, ist überhaupt noch nicht erkennbar. Jedenfalls, wenn man Artikel 146 anschaut, ist es nicht unbedingt so, dass zwingend eine Volksabstimmung erfolgen muss. Man könnte möglicherweise auch einen erneuten parlamentarischen Rat, wie man das ja 1949 gehabt hat, einrichten oder einen Verfassungskonvent einberufen. Doch nicht nur das deutsche Verfassungsrecht macht Schwierigkeiten, sondern auch das Europarecht. Das fängt schon bei der Frage an, über welche Institutionen die Fiskalunion verfügen soll. Von Kommission, Parlament und Gerichtshof der EU kann sie nicht ohne weiteres Gebrauch machen. Diese gehören zur EU, die weiter von 27 Mitgliedstaaten gebildet und finanziert wird. Die Angelegenheiten der 17 Euro-Länder wurden zwar bisher auch im EU-Rahmen mitbehandelt, aber gegen den Willen von Kommission, Parlament und an der Fiskalunion nicht beteiligter Mitgliedstaaten wie Großbritannien ließe sich das kaum fortsetzen. Zumal diese starke rechtliche Argumente auf ihrer Seite hätten, wie Franz Meyer erläutert. Denkbar ist, dass der EuGH eingeschaltet wird. Der EuGH kann dann überprüfen, ob die Unionstreue eingehalten wurde, die in Artikel 4 Absatz 3 des EU-Vertrages niedergelegt ist. Das ist im Kern die Pflicht, die EU-Verträge nicht zu sabotieren. Dann wäre der EuGH zentraler Akteur und er hat in der Vergangenheit sich schon als nicht zimperlich gezeigt, wenn es um die eigene Bedeutung geht, Aber ob er tatsächlich die Verantwortung auf sich nehmen würde, im letztlich Richtungskonflikt zwischen Großbritannien und dem Rest der EU Partei zu ergreifen, erscheint mir doch sehr fraglich. Wenn alle rechtlichen Stricke reißen, was dann? Dann müsste die Fiskalunion sich institutionell komplett neu erfinden. Ob sie die Struktur der EU kopiert, mit einer starken Kommission im Zentrum, ob sie zu einer politischen Union mit wirklicher europäischer Regierung und Parlament wird, oder ob sie es bei einem bloßen Projekt der nationalen Regierungen belässt, das ist keine juristische Frage. Dann liegt der Ball wieder im Feld der Politik. Max Steinbeis war das über deutsche Europapolitik zwischen politischem Wunsch und rechtlicher Wirklichkeit. Herr Janning, welche Ratifikationsrisiken sehen Sie denn auf europäischer Ebene? Dieser Vertrag muss ja in allen Staaten, die ihn anwenden wollen, ratifiziert werden. Einige Staaten, Irland ganz sicherlich, werden dazu ein Referendum veranstalten. Und wir wissen aus Referenden, dass die anders ausgehen können. Das heißt, darin liegen auch noch gewisse Risiken. Es kommt sehr viel darauf an, mit welchem Momentum und auch mit welcher Geschlossenheit die 26 dann in die Vertragsverhandlungen gehen. Max Steinbeis hat in seinem Beitrag gerade dieses schwierige Konstrukt der europäischen Architektur, der Institutionenarchitektur angesprochen. Gibt es denn die Befürchtung, dass sich mit diesem Vertrag eine Veränderung, massive Veränderung dieses Konstruktes, dieses Balanceverhältnisses auch verbindet? Wir haben ja in der heutigen Währungsunion auch schon so eine Art Sonderkonstruktion. Es ist ja eine Währungsunion der 27, die nicht von allen realisiert wird und trotzdem funktioniert sie innerhalb der bestehenden Institutionen. Auf der Ratsseite gibt es kein Problem. Die größte Problematik stellt das Europäische Parlament dar. Die Kommission müsste ja in diesem erweiterten Mechanismus nur das machen, was sie bisher auch macht. Neu wäre ja, dass die Verbindlichkeit dieser Aussagen und dieser Einschätzung der Kommission für die teilnehmenden Staaten eine andere, eine höhere wäre. Muss das Europäische Parlament um die Rechte fürchten, die es sich schwer erkämpft hat? Ja, das Europäische Parlament wird sowohl bei den Verhandlungen außen vor sein, als es auch da es um einen Vertrag unter Staaten geht, in der eigentlichen Durchführung, Implementierung eher am Rande stehen. Man wird sehen müssen, inwieweit sich Regelungen finden lassen, die das Europäische Parlament immer wieder ins Spiel bringen, indem freiwillig dann die 26 das Parlament intensiv informieren und auch konsultieren. Hier wurde wieder ein Vertrag hinter verschlossenen Gipfeltüren geschmiedet. Inwieweit befürchten Sie denn, Herr Janning, dass sich mit dieser Art und Weise tatsächlich ein anhaltendes Demokratiedefizit verbindet? Es wäre besser und wahrscheinlich demokratisch besser legitimierbar, man hätte einen Konvent gemacht. Das wird angesichts der Materie und der Zeit wohl nicht möglich sein. Der Vertrag muss ja ratifiziert werden. Also die nationalen Parlamente sind mit ihrer demokratischen Entscheidung uneingeschränkt beteiligt. Das Europäische Parlament bleibt außen vor. Das ist in der Tat ein Nachteil. Es wird auf die längere Sicht ohnehin sich die Frage stellen, ob das Europäische Parlament in seiner heutigen Zusammensetzung, in seiner heutigen rechtlichen Basis tatsächlich einmal ein ebenso gutes Legitimationsinstrument sein kann, wie es die nationalen Parlamente sind. Das war unser Hintergrund mit Ein- und Ausblicken auf der Baustelle Europa. Ich bedanke mich bei Josef Janning, dem Direktor des Brüsseler Instituts European Policy Center. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Das war der Hintergrund. Heute Baustelle Europa, der Brüsseler Gipfel und die Folgen. Eine Sendung mit Beiträgen von Jörg Münchenberg und Maximilian Steinbeis. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Die Redaktion hatten Katrin Michaelsen und Stefan Mars. Deutschlandfunk. Programmtipp. Können wir? Ruhe bitte! Wenn beim Film ausnahmsweise einmal wirklich gestorben wird, dann ist das ein Fall für unseren Mitternachtskrimi. Mord verjährt nie. Ein Todesfall im Studio. Als hätte Drehbuchautor Hans Trubo es nicht schon schwer genug am Set von Mord verjährt nie. Die Polizei hat ihre Methoden, irgendwas wird sie rausfinden. Gut, dass er als versierter Krimiautor nicht so leicht zu überraschen ist. Wer weiß, wann der Kommissar mich bittet, in eine Zelle umzuziehen. Das Motiv müssen wir finden. Haben wir das, finden wir auch ihn. Nimm Platz und stirb. Wie im Kriminalfilm. Heute eine neue Folge in unserem fünfteiligen Hörspiel. Der Mitternachtskrimi um 0.05 Uhr. Und dann gute Nacht. Deutschlandfunk.